Bevor ich jetzt mit der Botschaft anfange, würde ich euch gern ein Video zeigen, das mir letzte Woche zugeschickt worden ist. And before I'll start with the message, I'd like to show you a video that was sent to me last week. Und was mich sehr berührt hat, und ich hoffe, dass es euch auch sehr berührt. And it really touched me, and I hope it'll touch you too. Ich würde gern nur noch kurz beten, bevor wir dann anfangen. I'd like to pray before we start. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für heute Morgen. Father in heaven, I want to thank you for this morning. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. And I thank you for each and every one who is here this morning. Ich danke dir, Herr, dass du uns eine Aufgabe gegeben hast. Thank you, Lord, that you have a job for us. Und danke, dass wir die Möglichkeiten haben, dieser Aufgabe auch nachzukommen. Thank you that we can also fulfill these duties. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst. Please open our hearts now. Und segne einfach die Botschaft nachher. And bless this message. In Jesu Namen, Amen. In Jesus' name. Amen. Ja, wie geht's euch damit, wenn ihr so ein Video seht? How do you feel if you see a video like this? Mich macht das allgemein immer sehr betroffen. I'm actually always very touched. Weil ich einfach auch merke, dadurch, dass wir in Österreich leben. Because I realize that we live in Austria. Wir haben eine super Gemeinde. And we have a great church. Tolle Hauskreise. And great small groups. Und hin und wieder machen wir auch kleine Projekte. And we also have small projects running once in a while. Aber wie oft denke ich dran an die Dinge, die wir jetzt gerade in dem Video gesehen haben? But how often do I think about the things going on in the world as we have just seen on the video? Eigentlich, wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht wie lang. And when I saw this, I said to myself, I don't know how and I don't know how long yet. Aber ich möchte für solche Leute leben. Ich möchte dahin gehen und denen helfen. But I'd like to live for those kind of people. I'd like to go and live there and live for them. Einige dieser Punkte in dem Video, die man da kurz lesen hat können. And a few points in that video that were haben mich wirklich sehr betroffen gemacht. Made me think. Yeah. Es gibt nur 100.000 Missionare in der ganzen Welt. 100.000 missionaries worldwide. Und nur 3% von denen, sprich 3.000, arbeiten bei unerreichten Volksgruppen. And only 3.000 of those work among unreached ethnical groups. Weltweit gibt es 16.000 verschiedene Bevölkerungsgruppen. 16.000 ethnical groups worldwide exist. Und es werden ca. 6.000 davon werden als unerreicht betrachtet. And about 6.000 are classified as unreached. Das ist etwas mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. That's a little bit more than one third of the world's population. In dem Video ging es halt um Asien. And in this video it went mainly about Asia. Und es ist das gestanden, 2 von 3 Menschen der Weltbevölkerung leben in Asien. And it said 2 out of 3 people live in Asia. Und 70% von diesen Menschen haben noch nie was von Jesus Christus gehört. And 70% of these people have never heard of Jesus Christ before. Und wir haben einen irrsinnig großen Markt, den wir noch erschließen können, den wir noch erreichen können. And there's a huge market out there that has not been reached yet. Und ich denke, Firmen wie Coca-Cola, die würden sich irrsinnig freuen darüber, dass es noch so viel Potenzial gibt, ihr Produkt an den Mann zu bringen. And big corporations would be very happy about big open markets like that, where they can market their products. Das Zweite, was ich an dem Video gesehen habe, das sind die Nöte und die Aufgaben, die noch vor uns liegen. And the second thing that I've seen in that video were just the needs in this video that have to be attended to. Genau, also die Verfolgung und das Märtyrertum nehmen immer mehr zu. Persecution and martyrdom is on the increase. Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt mit weniger als $2 pro Tag. And they said more than half of the world's population lives on less than $2 a day. 30.000 Menschen verhungern jeden Tag. 30.000 people die of starvation daily. Und es gibt weltweit ca. 13 Millionen Waisenkinder. And about 13 million orphans exist worldwide. Und jede Stunde, das heißt jetzt auch bis zum Ende des Gottesdienstes. And every hour, that means till the end of our service. Werden 1625 weitere Kinder dazu gezwungen, auf der Straße zu leben. 1625 children are forced to live on the street. 1667 weitere Kinder sterben an Unterernährung oder Krankheiten. 1667 die of starvation or diseases. 115 Kinder müssen sich zum ersten Mal prostituieren, and 115 um zu überleben. Children, will become prostitutes, yeah. Und 257 weitere Kinder werden Waisen wegen Krankheiten wie AIDS. And 257 children will become orphans because of diseases like AIDS. Und das jede Stunde. And this happens every hour. Es gibt so viel, was getan werden muss, und Es ist klar, dass wir keine himmlischen Zustände auf der Erde erreichen werden. There's so much to be done, and it's clear that we will never have like a heavenly state on this earth. Also erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Only then when Jesus returns. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, diesem Zustand so nahe wie möglich zu kommen. But it's still our job to go towards that goal. Ich meine, es ist toll, wenn man selber eine gute Beziehung mit Gott hat. And it's great if you have a good relationship to God yourself. Und es ist auch toll, wenn man Zeugnis gibt und mit anderen Menschen darüber redet. And it's great if you share your testimony with other people. Aber was hilft es, wenn wir keinen Unterschied machen in der Welt? But what good does it do if there is no difference can be seen in the world? Wie viel ist ein Christentum wert, das mich nichts kostet? How much is Christianity worth that doesn't cost me anything? Und mich persönlich hat es noch nicht viel gekostet. And it hasn't cost me a lot yet. Im Englischen gibt es diesen einen Spruch. In English there is this saying. People don't care what you know. Den Leuten ist es egal, was du weißt. Until they know that you care about them. Bis sie wissen, dass du dich um sie kümmerst. Und ich persönlich glaube, dass es vielleicht deswegen so schwer ist, in Europa von Jesus zu erzählen oder Jesus weiterzugeben. And I think it's so difficult in Europe to share Jesus. Weil wir die letzten 1000 Jahre nichts weiter getan haben, als nur von ihm zu reden. Because for the last 1000 years we've only talked about him. Und haben nichts weitergegeben. And we haven't passed anything on. In Israel, da gibt es zwei große Gewässer. In Israel there are two big waters. Und die spiegeln sehr gut. Sie geben ein sehr gutes Bild dafür ab, was eine Gemeinde mit Mission ist und eine, die keine Mission hat. And they are a good picture for a church with a mission and a church without a mission. Das eine Gewässer ist das Tote Meer. One of them is the Dead Sea. Das Tote Meer hat einen Zufluss. And the Dead Sea has a river going into it. Aber keinen Abfluss. But there is no river leaving it. Das heißt, es werden ständig Sedimente in das Meer hineingespült. That means there are always sediments washed into that lake. Das Wasser verdampft und die Salzkonzentration nimmt dort immer mehr zu. And the water evaporates and the salt concentration increases. Und wie ihr euch denken könnt, hat das Tote Meer deswegen den Namen, weil es darin kaum ein Leben gibt. And it's called Dead Sea because there is no life or hardly any life in that. Ich meine, es gibt dazu Mikroorganismen und ein paar wenige Pflanzen, die die Salzkonzentration aushalten. They found a few microorganisms and a few plants that can cope with the salt. Aber im Grunde wäre es egal, wenn es das Tote Meer auf einmal nicht mehr gibt. But actually it wouldn't make a big difference if the Dead Sea wouldn't exist anymore. Das zweite große Gewässer. And the second big lake ist das See von Genezareth. Is the Sea of Galilee. Wir lesen halt aus der Bibel, dass Jesus viel Zeit dort in der Gegend verbracht hat. And we read in the Bible that Jesus spent a lot of time there. Und sowohl damals als auch heute spielt das immer noch eine wichtige Rolle für das Leben dort. And this lake is very important for the life back then and for life today. Nicht nur, dass es eine der größten Süßwasserquellen für die großen Städte dort ist. It's not only one of the largest sources for sweet water for the cities. Sondern es ist auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein Faktor für die Fischerei. But it's also an important factor for the economy there. Und das schon seit über 2000 Jahren. And for fishing, and that has been that way for 2000 years. Das einzige Gute am Toten Meer ist, The only good thing about the Dead Sea is, dass Leute dort noch hingehen und dort ihre Haut pflegen oder irgendwelche kosmetischen Programme machen. That people go there to get their have a skin cure. Und ich denke, wenn wir als Gemeinde nicht lernen, and I believe that if we as a church don't learn, von dem wieder weiterzugeben, was Gott uns gibt, to learn to pass on what we receive from God, also er gibt uns jetzt nicht viel Finanzen, tolle Leute, because God gives us a lot of things, he gives us finances, he gives us incredible people, dann wird unser Christentum früher später auch nur zu einer kosmetischen, oberflächlichen Ritualen. Then our Christianity will also become just something superficial, something for cosmetics, and that's something that's good for the skin, for the outside. Ja. Allerdings so ein Christentum wirkt vielleicht nett. Christianity like that might seem nice. Aber es berührt nicht die Seele der Menschen. But it doesn't really touch the heart of people. Weder eure. It won't touch your heart. Oder die von den Menschen, denen du gern von Jesus weiter erzählen würdest. Or those people who you'd like to share Christ with. Jesus wenn er, also Jesus ist nicht nur herumgegangen und hat vom Himmelreich gepredigt. And Jesus didn't only walk around and preach about heaven. Sondern meistens hat er zuerst die Nöte der Menschen gestillt oder ist ihnen begegnet. But first of all, he saw the needs of the people and tried to take care of those. Und das ist die Art von Mission und Evangelisation, die wir heutzutage brauchen. And I think that's the kind of mission and evangelization that we need today. Und deswegen liegt mir auch dieses Projekt mit den Kindern sehr am Herzen. And that's why also this project with the children is very close to my heart. Es ist direkt in unserer Nachbarschaft, also really, noch im 10. Bezirk. It's really close. It's in the, I think, the 11th district. 10th. Also im 10. Bezirk. Und wir können dort echt einen großen Eindruck hinterlassen. And we can really make a big difference there. Und öffentliche Stellen sind schon auf diese Frau, Carmen Kreisinger. Und öffentliche Stellen sind schon auf diese Frau aufmerksam geworden. And, authorities have already become aware of this lady who does this work. Weil in diesem Gemeindebau sehen die Verhältnisse ganz anders aus als in vielen anderen Gemeindebaus because in Wien. In these building projects where she works, the situation has changed a lot compared to other places in Vienna. Am Anfang und am Ende dieses Videos and at the beginning at the end of this video hat dieser Mann ein paar Worte gesagt. This man said a few words. Eben das Wichtigste ist Mission, also die Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat, ist noch nicht fertig. And the most important thing he said was that the mission that Jesus has given to us hasn't been done yet or isn't finished yet. Sie ist eine unglaublich schwere und knochenbrechende Arbeit. It's a very hard work, yeah. Aber es ist die einzige Möglichkeit, Kulturen zu durchdringen. But it's the only possibility to get into a culture or break through cultural barriers. Und die Dunkelheit in gewissen Orten dieser Welt zu zerschmettern. And to destroy the darkness in certain parts of this world. Und Mission ist nicht eine Einladung in ein angenehmes oder leichtes Leben. And mission is not an invitation to a nice or easygoing life. Sondern es haben schon zigtausende von total unbekannten Missionaren. Because thousands of missionaries whose names are not known haben ihr Leben in der letzten Zeit riskiert und auch gegeben. They have risked their lives and they have also given their lives. Ja, ich möchte zum Schluss jetzt noch einen Vers erwähnen. And I'd like to mention a verse, der irgendwie diese Dringlichkeit, die Gott dabei empfindet, bei Mission empfindet, irgendwie gut weitergibt. That shows the importance of mission to God. Das ist in Sprüche 24:11. And that's in Proverbs 24:11. Und dort heißt es, rettet die, die zum Tode geschleppt werden. And it says, rescue those being led away to death. Und die, die zur Schlachtung hinwanken, oh, halte sie zurück. Hold back those staggering towards slaughter. Und mehr ist es nicht. Es gibt eben nur Jesus oder die Alternative ist halt eine Ewigkeit ohne Gott zu leben. And there is no alternative. It's either Jesus or eternity without God. Und jeder kann seinen Beitrag tun. And everybody can do his part in this work. Natürlich kann es nicht jeder nach Afrika oder nach Asien gehen. Of course not everybody can go to Africa or Asia. Aber ihr könnt die Leute unterstützen, die dorthin gehen wollen und die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen. But you can support those people who are willing to go and who want to go. Nicht nur jetzt finanziell, sondern vor allem auch mit euren Gebeten. Not only financially, but also in your prayers. Sondern auch mit eurer Ermutigung. And also with your encouragement. Ja, danke. Thank you. Wow, that's great, Mihi. Thank you. You know, when we think about missions in different parts of the world, like Africa or Asia, wenn wir über Missionen nachdenken in verschiedenen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Afrika oder Asien, it almost seems out of our reach. Es scheint so, als wäre das nicht in unserer Reichweite. It just seems a little bit beyond what we can do in our world here. Es scheint so, als wäre es irgendwie jenseits dessen, was wir in unserer Welt irgendwie verrichten können. We have to work. Wir müssen arbeiten. It's hard to get time off. Es ist schwer, dass wir irgendwie Zeit mal frei bekommen. We say, I could never go there and live there because it's too hard to live that kind of lifestyle. Oder wir sagen, na, das ist zu schwierig, dorthin zu gehen und dort zu leben, weil so ein Lebensstil, das ist für mich nicht möglich. And even if it's our dream, sometimes we feel like we can't do it. Und selbst wenn es unser Traum ist, wir denken irgendwie, das können wir nicht, das geht nicht. And that thing that happens in your mind, that fear to fail. Aber das, was da passiert in dir im Verstand, ist irgendwie, dass du eine Angst bekommst. Vielleicht könntest du versagen. That fear of failure. Diese Angst vor dem Versagen. I think it's the same fear of failure that stops us from pursuing our dreams. Und ich glaube, dass genau diese gleiche Angst vor dem Versagen, die uns davor zurückhält, unsere Träume wirklich in Erfüllung gehen zu lassen. So I'd like to ask you tonight, also möchte ich euch heute Abend einfach diese Frage stellen. Where would you be in this world? Where would we be? Wo würdet ihr, wo würden wir sein in dieser Welt? If we never had had a fear of failure. Wenn wir nie eine Angst hätten zu versagen. Can you imagine that? Könnt ihr euch vorstellen, was dann möglich wäre? Would you be an astronaut? Wärt ihr vielleicht Astronauten? Would you be a general? Oder vielleicht ein General? Would you be the president of Austria? Oder Präsident Österreichs? Would you be a missionary? Oder ein Missionar? Once we eliminate that fear of failure, wenn wir diese Furcht vor dem Versagen auslöschen könnten, we are free to pursue our dreams, our aspirations, our goals. Wenn wir sie auslöschen, dann sind wir frei, einfach unsere Träume, unsere Absichten, unsere Ziele auch erfüllen zu können. And we can do it with courage. Wir gehen los mit Mut. You know, I've recently experienced this fear of failure in my life. Und ich selbst habe kürzlich diese Angst vor dem Versagen in meinem Leben erlebt. Everybody always says, or Pastor Rob said to me once, "You have such a perfect life, man." Also jeder sagt mir das und auch der Pastor Rob sagt mir das. Ne, du hast doch ein super Leben. I mean, you have a beautiful wife. Eine wunderschöne Frau. You have a wonderful family. Wunderbare Familie. Beautiful dogs, a motorcycle. Hey, deine Hunde, wunderschön. Auch dein Motorrad. Very beautiful dogs. Also wunderschöne Hunde. And you know, no complaints. My life is great. Ich habe nichts zu beklagen. Mein Leben ist ja großartig. But about a month ago, we went to America and. Vor etwa einem Monat sind wir nach Amerika geflogen. When we got there, Isabella was immediately arrested by Homeland Security. Als wir ankamen, wurde Isabella sofort festgenommen von der Homeland Security. And we thought, oh no. Und wir dachten, oh Mann, was ist hier los? Because she stayed too long the last time. Beim letzten Mal war sie zu lange. Even though we had had permission. Obwohl wir da eine Erlaubnis hatten. They didn't care. They arrested her. Das hat sie gar nicht gekümmert. Sie haben sie einfach gefangen genommen. So 5 hours later, we got out of there. Nach 5 Stunden kam sie wieder raus. They said, you can stay, but you're never allowed back in the U.S. without a visa. Sie können jetzt bleiben, aber es wird nie mehr möglich sein, dass Sie ohne Visum nach Amerika kommen. Number one. Number eins. Number two, we went swimming with the whole family. Gingen schwimmen mit der ganzen Familie. And when we got back to the cars, als wir zurückkamen zum Auto, we looked and we thought, dachten uns nur, schau mal, where are all the purses? Wo ist das ganze Geld geblieben, da die Portemonnaies und die Brieftaschen? Somebody broke into our car, stole all our purses. Jemand ist eingebrochen ins Auto und hat die ganzen Brieftaschen genommen. I mean, not my purse. Also. And Isabella had so much money in there, you know, she'd been saving up to go shopping in the U.S. Bei der Isabella war eine Menge Geld drin, weil sie hatte gespart, um in den Vereinigten Staaten Dinge einkaufen zu können. Gertie lost her wallet, had lots and lots of money in it, you know. Auch bei der Gertie, da fehlt eine Menge Geld. And because we were traveling, you know, we had all this money. Weil wir ja am Reisen waren, das war unser Reisegeld. And then I got back to Austria and I thought, yes, finally back in Austria, peace. Dann kam ich zurück nach Österreich, dachte, ja, jetzt bin ich in Österreich zurück. Jetzt haben wir Frieden. Back to the daily grind, you know, back to work. Bin zurück zur Arbeit. First day, they call us in, 5 of us. Am ersten Tag sind 5 von uns einfach ins Büro gerufen worden. And they tell us, sorry, the world financial crisis, we have to ask all of you to quit. Tut uns leid, also bitte versteht da die Wirtschaftskrise. Wir müssen da 5 von euch, wir müssen alle von euch entlassen. And as a man, that hits you here, you know. Und wenn du das siehst als Mann, es trifft dich einfach ganz direkt. When you think you can't provide for your family, you get nervous. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, für deine Familie zu sorgen, macht dich das nervös. I mean, I had anxiety for a few days. Und hatte ich einige Tage echte Angst. I mean, I trusted the Lord would get me through it. Ja, ich habe dem Herrn vertraut, dass er mich da durchführt, aber. But I had a fear of failure for my future. Aber ich hatte da eine Angst zu versagen, was meine Zukunft betrifft. And that is absolutely unnecessary with our God. Aber es ist doch absolut unnötig, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich so einen Gott habe. I'd like to read a little bit of scripture, Psalm 121, 1-8. Ich möchte etwas lesen aus Psalm 121. I look up to the mountains. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Does my help come from there? Wird meine Hilfe von dort kommen? My help comes from the Lord. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Who made heaven and earth. Der Himmel und Erde gemacht hat. He will not let you stumble. Er wird nicht zulassen, dass sein Fuß wanke. The one who watches over you will not slumber. Dein Hüter schlummert nicht. Indeed, he who watches over Israel never slumbers or sleeps. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. The Lord himself watches over you. Der Herr selbst ist dein Hüter. The Lord stands beside you as your protective shade. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. That says it all. We have no need for fear of failure. Also da haben wir es. Wir haben müssen gar keine Angst haben zu versagen. It has no place in a Christian life. Das hat in einem christlichen Leben überhaupt keinen Platz. Now, last week my boss called me in the office and he said, I want you to continue working. Letzte Woche rief ich meinen Chef an und sagte, ich möchte, dass du weiter arbeitest. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And I've had two interviews at another company. Maybe I can get a better job. Und ich hatte zwei Bewerbungsgespräche in anderen Firmen und vielleicht kann ich sogar noch eine bessere Arbeit bekommen. We do not need this fear of failure and we are free to pursue our dreams and our goals. Wir brauchen keine Angst vor dem Versagen zu haben. Wir haben diese Freiheit, unseren Träumen wirklich nachzufolgen. So I want to ask you tonight, what are your dreams, your goals, your aspirations for this church, for this city? Also heute Abend möchte ich euch diese Frage stellen. Was sind eure Ziele? Was sind eure Ambitionen praktisch hier für die Gemeinde und auch für diese Stadt? You know what I mean. Ihr wisst, was ich meine. Maybe when you just watch this video or when you hear Pastor Rob preaching, you get this turning in your stomach. Vielleicht, wenn ihr dieses Video da seht oder Pastor Rob predigen hört, vielleicht bewegt sich da irgendwas in eurem Magen. It's this initial godly motivation. Dass da diese Initiative Gottes und das ist eine Motivation, die sich in deinem Herzen bewegt. I can do that, you know, I can do it. I can start this project. Ja, ich kann auch dieses Projekt beginnen. Ich kann das. I can reach the lost. Ich kann die Verlorenen erreichen, ja. I believe with my whole heart that that motivation that God puts in your stomach. Ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Motivation, die Gott praktisch in dich hineinlegt, that is the key to proactivity. Dass da der Schlüssel ist zur Proaktivität. It is taking that energy, that motivation from the Lord and putting it to work. Es geht einfach darum, diese Energie, diese Motivation von Gott zu nehmen, die umzusetzen und einfach sich aufzumachen, es zu tun. Even if it's impossible. Selbst wenn es unmöglich scheint. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. We can do all things through Christ who strengthens us. Denn wir können ja alle Dinge tun durch Christus, der uns stärkt, heißt es ja. Anything can be achieved through the right process. Alles kann erreicht werden nur durch den richtigen Prozess. Let's take a golfer for example, yeah? Nehmen wir das Beispiel eines Golfers. He sees Tiger Woods on TV. Er sieht den Tiger Woods im Fernsehen. He says, "Wow, you know, I'm pretty good. I could beat him." Aber da denkst du, ja, eigentlich bin ich ziemlich gut. Vielleicht kann ich ihn mal schlagen. Not very likely, but it's possible. Nicht so wahrscheinlich, aber möglich. He needs to train. Also üben. He needs to enter the right kind of tournaments where he gains rank. Und er muss auch in den richtigen Turnieren teilnehmen, auf dass er da in der Rangliste aufsteigen kann. And then eventually he needs to get in the right tournament to play Tiger Woods and beat him. Und schließlich muss er da in einem richtigen Turnier spielen, um dagegen Tiger Woods zu spielen und ihm zu schlagen. Through the right process, anything is possible. Es kommt auf den richtigen Prozess an with und the dann help. Ist alles möglich mit der Hilfe Gottes. And in Next Generation we learned about this paradox from the book Good to Great. In Next Generation Treffen haben wir von diesem Paradoxon gehört, wo es da geht, hinzugelangen vom Guten hin zum Besten, zum Großartigen. I don't know if you've heard of the book Good to Great. Da gibt es ein Buch, Good to Great, das ist der Titel. It's kind of like Austrian football to American football. Das ist wieder der Vergleich, österreichischer Football im Vergleich zum American Football. But anyways, it's this paradox. Also wir sind bei dem Paradoxon. Der Widerspruch. The paradox is, if you have a goal or something that seems out of your reach or anything that you want to do. Das Paradoxe ist, wenn du da ein Ziel hast, du hast irgendwie ein Ziel und da gibt es etwas, was du tun möchtest, unbedingt. You have to believe 100% that you can achieve that goal. Du musst 100% glauben, dass du das Ziel erreichen kannst. But at the same time, you need to have a brutal idea of the facts that surround you. You need to know what surrounds you. Aber gleichzeitig musst du einfach eine ganz klare, aber auch vielleicht brutale Vorstellung haben, die ganz genau ist von dem, was dich umgibt und was du da, mit wem du konfrontiert bist. So the golfer needs to believe that he can beat Tiger Woods 100%. Der Golfer muss glauben, dass er Tiger Woods schlagen kann, und zwar 100%. But he also needs to face the facts that he has a lot of work and it's not very likely. Aber er muss sich auch konfrontieren mit der Tatsache, dass dahinter viel, viel Arbeit steckt. Und viele Hürden vielleicht überwunden werden müssen. We are missionaries here in Vienna. Wir sind Missionare. Hier in Wien. You don't have to go across the world to be a missionary. Wir müssen ja nicht die ganze Welt überqueren, um da irgendwie Mission zu betreiben. Last year we went to Africa and one thing we really lacked. Letztes Jahr waren wir in Afrika und eines, was uns wirklich da gefehlt hatte, was to pray in preparation before we went. Das war Gebet als Vorbereitung, bevor wir gingen. We got attacked and we were not ready for it. Wir sind unglaublich angegriffen worden und wir waren gar nicht bereit dafür. And prayer is very much an important part of missions. Und Gebet ist einfach ein ganz wichtiger Teil der Mission. Being a missionary is about influencing your world. Ein Missionar zu sein bedeutet einfach, dass man einen Einfluss in seiner Welt hat. With the light that comes from in you. Mit dem Licht, was aus dir hervorströmt. And what we need to do as a team, as a church, is leverage our influence. Und was wir tun müssen als Team und auch als ganze Gemeinde, ist, dass wir einfach da einen Hebel ansetzen an unserem Einfluss. Our light will reach the whole city if we work together. Unser Licht kann die ganze Stadt erreichen, wenn wir nur zusammenarbeiten. We can do something. We can make a difference. Wir können diesen Unterschied ausmachen. Do you believe that tonight? Glaubt ihr das heute Abend? We can change this city. Wir können diese Stadt total verändern. And we are already making a difference in this city. Und wir machen hier bereits einen Unterschied in dieser Stadt. All of you are doing a wonderful job. Und ihr alle, ihr macht einfach ein ganz wunderbares Werk. And we are going to Africa again in January. Und wir werden wieder nach Afrika fliegen im Januar. And just to encourage you to join us in prayer in any way possible, I'd like to show you another video. Und um euch zu ermutigen, um uns zu unterstützen im Gebet in jeder möglichen Weise, möchte ich euch einfach ein Video zeigen. It's the same song as the video Michi showed. Wenn ihr es euch anschaut, es sind das gleiche Lied im Hintergrund, it's the same message. In dem Video von Michi war. It's the same message. Und auch die gleiche Botschaft dahinter. But it's with the people from our church. Aber es ist ein Video mit Leuten aus unserer Gemeinde. So you can see that it is not far away and out of reach. So könnt ihr erkennen, dass es einfach nicht irgendwie fern und unerreichbar ist. It's within our reach. Es ist in unserer Mitte.